Im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Verlauf des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas gab es vom 12. bis 17. Mai in den DEVJK-Vertretungen in Äquatorialguinea, Nigeria, Hongkong von China, Kuwait, Bulgarien und Frankreich und in der ständigen DEVJK-Vertretung in UNO-Sekretariat und internationalen Organisationen von Genf und in der ständigen DEVJK-Vertretung in der UNO die Festbankette und Filmvorführungen. Bei den Filmvorführungen wurden die DEVJK-Filme wie die Feier des 70. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas in Anwesenheit von Genossen Kim Jong-un und Mein siegreiches Vaterland mit der einmütigen Geschlossenheit gezeigt. Zu den Veranstaltungen wurden die Persönlichkeiten der verschiedenen Kreise in betreffenden Ländern, die Mitglieder der Juche-Ideologie-Studentenorganisationen, Organisationen für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk und die Vertreter der internationalen und regionalen Organisationen eingeladen und nahmen die Angehörigen der DEVJK-Vertretungen teil.